Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Mark Twain. Vom Mississippi in die Welt. Ein Feature von Sandra Pfitzner. Was ist bloß wieder los mit dem Jungen, möchte ich wissen. Die alte Dame schob ihre Brille hinunter und blickte darüber hinweg im Zimmer umher. Dann schob sie sie hinauf und blickte darunter hervor. Selten oder nie blickte sie hindurch, um noch so einem kleinen Gegenstand wie einem Jungen Ausschau zu halten. Der Mann, der diese Zeilen schreibt, sitzt in einer kleinen achteckigen Gartenlaube, umgeben von Bäumen. Er ist ganz allein mit seinem Stift, seinem Papier, seinen Gedanken. Unten im Tal fließt ein kleiner Fluss. Ein wenig mag ihn die Landschaft an den Ort erinnern, über den er schreibt. Von draußen dringen sanft die Stimmen seiner spielenden Töchter in den Raum. Er lächelt. Er ist zu Hause. Der Mann in der Laube hat schon 100 Leben gelebt und 1000 Orte bereist. Immer wieder war er auf der Suche. Doch nun, hier, ist er angekommen. Hier ist er Mark Twain, glücklicher Familienvater und einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Zeit. Er ist ein reicher Mann geworden, einer, der Präsidenten und Könige persönlich kennt, einer, in dessen herrschaftlichem Haus sich die Prominenz seiner Zeit versammelt, einer, dem man zuhört. Jetzt hier, in der kleinen Gartenlaube, macht er sich daran, endgültig zum Weltstar zu werden. Hier erschafft er die beiden Figuren, die ihn unsterblich machen werden. Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Und während Mark Twain die Abenteuer des Lausbuben Tom Sawyer zu Papier bringt, reist er in seinen Gedanken zurück in ein Leben, das kaum gegensätzlicher sein könnte als das, welches er hier und heute an der vornehmen Ostküste Amerikas führt. Er reist 900 Kilometer und 30 Jahre zurück in eine kleine Stadt am Ufer des Flusses Mississippi. Er reist zurück an den Ort, aus dem er die meisten seiner Ideen schöpft. Und zurück in die Zeit, als es ihn, Mark Twain, noch nicht gab. Damals gab es nur den kleinen Sam. Mark Twain verbringt seine Kindheit viel draußen. Den ganzen Tag ist er unterwegs, spielt mit seinen Freunden Piraten oder Robin Hood. Aber Mark Twain heißt er damals noch gar nicht. Sein richtiger Name ist Samuel Langhorne Clemens. Sam, wo steckst du denn? Oh, verflixt. Ich muss gehen. Schaut mal, die wilden Piraten ziehen sich zurück und der kleine Sam muss nach Hause zu seiner Mama. Oh. Na warte! Männer, macht sie fertig! Sam, komm du mir nach Hause, dann kannst du was erleben. Den Namen Mark Twain wird Sam erst viele Jahre später für sich erfinden. Es wird der Name sein, unter dem er die meisten seiner Werke veröffentlicht. Es wird der Name sein, mit dem er zum Weltstar wird. Aber hier am Mississippi ist er einfach nur Sam. Und obwohl es dann später noch diesen Mark Twain geben wird, Sam Clemens wird er sein Leben lang bleiben. Geboren wird Samuel Langhorne Clemens am 30. November 1835 in Florida. Nicht dem Staat Florida, sondern in einem Dorf in Missouri, das zufällig auch Florida heißt. Dieses Dorf ist so klein, dass Sam es später als kaum sichtbar bezeichnen wird. Sam kommt 2 Monate zu früh zur Welt. Er ist klein und sehr schwach. Er ist so unglaublich zart und zerbrechlich. Die Eltern haben wenig Hoffnung, dass er überlebt. Schon einmal ist eines ihrer Kinder kurz nach der Geburt gestorben. Da war doch dieser Komet vor ein paar Tagen. Wenige Tage vor Sams Geburt ist der hellische Komet am Himmel zu sehen. Er umrundet die Erde in einer weiten Bahn. Etwa alle 75 Jahre kommt er in ihre Nähe und ist dann mit bloßem Auge zu erkennen. 1835 macht der Komet vielen Menschen Angst. Sie fürchten, dass er eine Katastrophe auslösen wird. Doch alles geht gut. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen für unseren Sohn. Tatsächlich. Sam wächst gesund heran. Sein Vater ist ein angesehener Bürger. Er arbeitet als Anwalt. Nur viele Rechtsfälle gibt es in dem kleinen Dorf nicht zu verhandeln. Er führt auch einen eigenen Krameladen. Doch die meisten Kunden bezahlen nicht mit Geld, sondern mit Eiern, Mais oder lebenden Hühnern. Und oft nicht einmal damit. Ach, John, du weißt ja, so viel Regen in diesem Jahr. Die Maisernte war schlecht. Schreib's doch bitte an, ja? Ich zahl's dann nächsten Monat. Ach, John, diese verdammte Trockenheit. Der Mais ist verdorrt. Schreib's doch bitte an, ja? John, dieses Gewitter in der letzten Woche. Mir hat's total den Mais verhagelt. Ach, schreib's doch bitte an, ja? Ich zahl's dann nächsten Monat. Das Geld reicht immer gerade so zum Überleben aus. Aber Sam spürt diese Armut nicht sehr. Ganz Florida ist schließlich arm. Als alter Mann erinnert sich Sam allerdings noch zu gut an das einfache Leben im Dorf seiner Kindheit. Beide Hauptstraßen sowie die Wege waren mit demselben Material befestigt. Zähem, schwarzem Schlamm in der nassen Jahreszeit, dichtem Staub in der trockenen. Die Kirche stand auf niedrigen Holzklötzen, die sie knapp 1 Meter über den Erdboden hoben. Darunter schliefen die Schweine. Und wenn die Hunde während des Gottesdienstes auf sie losgingen, musste der Pastor warten, bis die Störung vorbei war. Im Winter wehte durch den Bretterboden stets ein erfrischendes Lüftchen. Im Sommer gab es genügend Flöhe für jedermann. Missouri ist bis heute ein ganz besonderer Staat in den USA mit einem sehr ausgeprägten Selbstbewusstsein. Einwohner von Missouri oder Missouri, wie man dort sagt, haben sich immer als etwas ganz Besonderes gefühlt. Ein bisschen so wie in Deutschland die Bayern vielleicht. Michael Hochgeschwender ist Professor für nordamerikanische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er hat viele Bücher von Mark Twain gelesen, hat die USA oft bereist und dort auch gelebt. Sein Spezialgebiet ist das Amerika im 19. Jahrhundert, also genau die Zeit, in der Mark Twain gelebt hat. Warum hat er sich gerade für diese Epoche entschieden? Im 19. Jahrhundert passiert sehr viel, das die heutigen USA zu dem macht, was sie sind. Also man hat den amerikanischen Bürgerkrieg. Dieser Bürgerkrieg prägt die USA bis heute. Man hat die Entstehung des amerikanischen Parteiensystems. Man hat im Grunde die Entstehung der USA als Industriemacht. Das sind alles Bereiche, ja, die USA bis zum heutigen Tage kennzeichnen. Und deswegen interessiert es mich, wie sind die USA so geworden, wie sie heute sind. Auch das Leben von Mark Twain, also von Sam, ist eng mit der Geschichte der Vereinigten Staaten verbunden. Wer sich mit seiner abenteuerlichen Biografie beschäftigt, der versteht eine Menge über das Amerika von damals, aber auch das Amerika von heute. Als Sam 4 Jahre alt ist, zieht die Familie ins 45 Kilometer entfernte Hannibal, eine kleine Stadt mit gerade mal knapp 500 Einwohnern. Sein Vater hofft, dass sich hier die finanzielle Situation verbessert, denn Hannibal liegt direkt am Mississippi, dem berühmten Fluss, der sich über fast 4000 Kilometer durch den amerikanischen Kontinent schlängelt. Der Mississippi ist eine der wichtigsten Handelsrouten Amerikas. Seit einigen Jahren sind hier die beeindruckenden Raddampfer unterwegs, die Menschen und Waren von Nord nach Süd und Süd nach Nord transportieren. Das Leben in Hannibal folgt einem eher langsamen Takt. Die Ladenbesitzer dösen mit Schlapphüten auf dem Gesicht in der Sonne. Auf den Straßen gehen die Schweine spazieren. Dreimal am Tag jedoch, so beschreibt es Sam als Mark Twain, erwacht die kleine Stadt zum Leben. Plötzlich steigt ein schwarzes Rauchwölkchen hinter einer jener fernen Landzungen empor und ein farbiger Lastträger, weit berühmt durch sein scharfes Auge und seine Stentorstimme, stößt den Ruf aus, Dampfboot kommt! Und wie mit einem Zauberschlag ist die Szene verwandelt. Der Ortstrunkenbold reibt sich die Augen. Die Ladendiener erwachen, Wagen rasseln und Karrenrollen ertönt. Jedes Haus und jeder Laden entsendet einen Beitrag in Menschengestalt zu dem plötzlich das Ufer erfüllenden Leben. Und im Handumdrehen ist das ganze Städtchen eben noch Schlaf und Tod, ganz und gar Leben und Bewegung. Der junge Sam liebt das Leben in Hannibal. Es ist sein erstes Zuhause. Er wird die Bilder, Geräusche und Gerüche seiner Kindheit niemals vergessen. Er wird sie mitnehmen auf seinen Reisen, die ihn durch Amerika und sogar um die ganze Welt führen werden. Und sie werden seine Bücher, Zeitungsartikel und Vorträge mit bunten Geschichten füllen. Mit Geschichten, die sich genau so zugetragen haben. Mit Menschen, die wirklich gelebt haben. Alles ist wahr. Oder doch nicht? Mein ganzes Leben hindurch haben meine Tatsachen ein Substrat Wahrheit enthalten, weshalb sie nicht ohne Kostbarkeit waren. Jeder, der mich kennt, weiß, wie er meinen Durchschnittswert herausfindet. Und deshalb weiß er auch, wie er an das Juwel irgendeiner meiner Tatsachen gelangen und es aus dem blauen Leben des Erdreichs herauslösen kann. Meine Mutter beherrschte diese Kunst. Als ich 7, 8, 10 oder 12 Jahre alt war, so ungefähr, sagte eine Nachbarin zu ihr, glauben Sie auch nur irgendetwas, was der Bengel sagt? Meine Mutter antwortete, er ist die Quelle der Wahrheit. Aber man kann mit einem Eimer nicht die ganze Quelle ausschöpfen. Und fügte hinzu, ich kenne seinen Durchschnittswert. Insofern belügt er mich nie. Ich mache zu 30% Abstriche von wegen der Ausschmückungen. Aber der Rest ist die vollkommene, unschätzbare, ungetrübte Wahrheit. Immer erzählt er seine Wahrheit. Aber wenn man genau hinsieht, dann entdeckt man Sams eigenes Leben in jedem seiner Texte. Das gilt vor allem für die Abenteuer von Tom Sawyer. Tom Sawyer ist ein richtiger Lausbub. Er liebt es, Streiche zu spielen. Er schwänzt die Schule und den Gottesdienst. Wo er nur kann, drückt er sich vor der Arbeit. Als er an einem Samstag einen langen Gartenzaun streichen soll, zur Strafe, weil er etwas ausgefressen hat, hat er dazu natürlich keine Lust. Besonders ärgert ihn, dass seine Freunde schwimmen gehen. Aber dann hat er eine Idee. Ben bezog neben ihm Stellung. Beim Anblick des Apfels lief Tom das Wasser im Munde zusammen. Er blieb jedoch bei seiner Arbeit. Da sagte Ben, »Hallo, alter Junge, musst arbeiten, was?« »Ah, du bist's, Ben. Hab's gar nicht gemerkt.« »Ich geh schwimmen, hörste? Würdest nicht auch lieber mitkommen? Aber natürlich, du möchtest lieber schuften, was? Klar, Mensch!« Tom betrachtete den Jungen ein Weilchen und fragte dann, »Was nennst du denn Arbeit?« »Na, ist denn das vielleicht keine Arbeit?« Tom machte sich wieder ans Tünchen und meinte gleichgültig, »Na, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur eins. Tom Sawyer gefällt's.« »Ach, geh doch. Du willst mir doch nicht etwa einreden, es macht dir Spaß.« Der Pinsel fuhr weiter. »Ob's mir Spaß macht? Na ja, ich wüsste nicht, weshalb's mir keinen Spaß machen sollte. Kommt ein Junge vielleicht jeden Tag dazu, einen Zaun zu streichen?« Das ließ die Sache in neuem Licht erscheinen. Ben hörte auf, an seinem Apfel zu knabbern. Tom schwang seinen Pinsel mit behutsamer Eleganz hin und her, trat dann zurück, um die Wirkung festzustellen, setzte hier und da noch einen Tupfer hinzu, kritisierte die Wirkung von Neuem, während Ben jede seiner Bewegungen beobachtete und ihn die Sache immer mehr interessierte, immer stärker fesselte. Nach einer Weile sagte er, »Du, Tom, lass mich mal ein bisschen streichen.« So schafft es Tom Sawyer, dass seine Freunde den ganzen Zaun für ihn streichen. Und Tom, der liegt in der Sonne und genießt den freien Tag. Viele der Szenen, die der Schriftsteller Mark Twain später in Tom Sawyers Abenteuer beschreibt, hat er selbst als Sam, als Kind, erlebt. Zum Beispiel die Geschichte, als sein kleiner Bruder die Zuckerdose zerschlägt und Tom dafür bestraft wird. Die Personen, die im Buch auftauchen, haben echte Vorbilder. Den braven Bruder Sid, Toms große Liebe Becky und natürlich auch seinen Freund Huckleberry Finn. Sie alle hat es wirklich gegeben. Und Toms Tante Polly zum Beispiel hat Ähnlichkeit mit Sams eigener Mutter. Meine Mutter machte nie große Worte, hatte aber eine natürliche Begabung, mit kleinen Worten große Wirkung zu erzielen. Sie ist fast 90 Jahre alt geworden und besaß bis zuletzt eine schlagfertige Zunge, besonders wenn eine Gemeinheit oder Ungerechtigkeit ihren Zorn erregte. Mehrere Male kam sie mir in meinen Büchern zugute, wo sie als Tom Sawyers Tante Polly auftaucht. Ich stattete sie mit einem Dialekt aus und versuchte, mir noch andere Verbesserungen für sie einfallen zu lassen, konnte aber keine finden. Aber nicht nur bei den Personen existieren echte Vorbilder. Auch die Plätze, an denen die Geschichten spielen, gibt es oft in echt. Die Höhle, in der Tom sich verirrt, die Insel, auf der sie Seeräuber spielen, das sind Orte aus Sams Kindheit. Tom Sawyers Heimatstadt St. Petersburg ist Sams Heimatstadt Hannibal. St. Petersburg, wo Tom Sawyer lebt, ist ein richtiges Kinderparadies. Es liegt inmitten einer üppigen Natur und hinter jeder Ecke wartet ein spannendes Abenteuer. Aber hier flunkert der Autor wieder ein bisschen. Seine eigene Kindheit verlief nicht so idyllisch. Hannibal ist ein raues Pflaster. Hinter dem Mississippi beginnt der noch kaum besiedelte Westen, die Wildnis. Der kleine Sam beobachtet nicht nur einmal, wie ein Mann bei einem Streit sein Leben verliert. Die Bilder lassen ihn nicht los. Sie schießen. Oh. Ah, komm! Sie kommen mich holen. Sie kommen mich holen. Nein, nein, alles ist gut. Sam, du schläfst. Du bist zu Hause. Aber die Männer. Alles ist gut. Du hast geträumt. Jetzt leg dich wieder hin. Auch die bezaubernde Schönheit des Mississippi ist oft trügerisch. Im Sommer gehen die Kinder hier schwimmen. Sam erzählt später, dass er dabei fast ertrunken sei. Und zwar 9-mal. Im Winter laufen die Kinder auf dem zugefrorenen Fluss Schlittschuh. Schau mal, da drüben ist schon Illinois. So weit waren wir noch nie. Hast du das gehört? Das Eis bricht. Was machen wir jetzt? Wie sollen wir zurückkommen? Wir springen einfach von Eisscholle zu Eisscholle. Das schaffen wir schon irgendwie. Eine Stunde brauchen die Jungen für den Rückweg. Kurz vor dem Ufer fällt Sams Freund doch noch ins eiskalte Wasser. Er kann sich retten, wird aber schwer krank und verliert durch die Krankheit sein Gehör. Krankheiten, wie zum Beispiel die Cholera, sind eine ständige Bedrohung. Die Menschen wissen kaum etwas über ihre Entstehung und Verbreitung. Antibiotika gibt es noch nicht. Händler ziehen von Ort zu Ort und verkaufen selbstgebraute Wundermedizin, die nicht selten mehr schadet als nutzt. Als Sam 11 Jahre alt ist, stirbt unerwartet Sams Vater an einer Lungenentzündung. Seine Mutter ist nun mit ihren Kindern auf sich alleine gestellt. Kinder. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Euer großer Bruder schickt uns Geld aus St. Louis. Aber das wird nicht reichen. Ich kann Klavierstunden geben. Sehr gute Idee, Pamela. Ich werde der Frau des Apothekers im Haushalt zur Hand gehen. Und du, Sam, wirst nach der Schule auch ein bisschen arbeiten müssen. Ich brauche auch gar nicht mehr zur Schule gehen. Nichts da. Wir schaffen das schon. Trotz aller Anstrengungen reicht das Geld kaum. Nach 3 Jahren muss Sam doch die Schule abbrechen. Er beginnt eine Lehre als Drucker bei einer kleinen Lokalzeitung. Geld bekommt er nicht, aber wenigstens Essen und Kleidung. Zeitungen sind damals die wichtigste Informationsquelle. Radio, Fernsehen oder gar Internet gibt es noch nicht. Warum die Maisernte in diesem Jahr so schlecht ist? Sams wichtigste Aufgabe bei der Zeitung ist das Setzen der Texte. Dabei muss er die Buchstaben und Satzzeichen einzeln in Zeilenschienen schieben, und zwar spiegelverkehrt. Die Druckerpresse überträgt dann diese Vorlage mit Farbe auf Papier. Der Text erscheint verkehrt herum und damit lesbar. Sam muss sich bei der Arbeit sehr konzentrieren, denn einen Fehler einfach löschen, wie heute am Computer, das kann man damals noch nicht. Harris, der Maisei. Oh nein! Sam, was ist denn? Ich hab Mais mit EI geschrieben, statt mit AI. Tja, tut mir leid, aber dann musst du alles nochmal machen. Aber das bedeutet mindestens 1 Stunde Arbeit. So wird Sam zu einem echten Sprachexperten. Er ist ein Meister der Rechtschreibung. Und er lernt, mit Wörtern umzugehen. Denn alles, was er setzt, das liest er auch. Der Unterschied zwischen dem richtigen und fast richtigen Wort ist so groß wie der zwischen einem Gewitter und einem Glühwürmchen. Bald wechselt Sam zu einer anderen Zeitung, dem Hannibal Journal. Sein großer Bruder Orion hat sie gerade gekauft. Manchmal vertritt Sam ihn in der Redaktion. Und er schreibt erste eigene Artikel. Einmal macht er sich über den Herausgeber einer Konkurrenzzeitung lustig, der von seiner Freundin verlassen worden ist. Wo ist dieser widerliche kleine Schreiberling, der diesen unverschämten Text über mich verfasst hat? Sir, bitte. Junge, von dir will ich nichts. Sag mir einfach nur, wer diesen dreckigen Artikel geschrieben hat. Das war ich, Sir. Du? Ja. Du bist ja noch ein Kind. Na, warte, Bürschchen. Dir zieh ich die Ohren lang. Sein Bruder Orion unterstützt die Familie seit dem Tod des Vaters finanziell. Er ist ehrlich, anständig und hat feste Prinzipien. Doch leider hat Orion überhaupt keinen Sinn fürs Geschäft. Orion, es ist Zahltag. Sam, die Druckerpresse war kaputt und die Reparatur war teuer. Oh, Orion, mein Geld bitte. Sam, die Ernte war schlecht. Kaum einer konnte diesen Monat eine Zeitung bezahlen. Orion, wo bleibt mein Geld? Nächsten Monat, da wird es besser, bestimmt. 3 Jahre lang arbeitet Sam für Orion, ohne auch nur einmal die $3,50 pro Woche zu sehen, die Orion ihm eigentlich versprochen hat. Dann hat er genug. Sam will weg. Er ist jetzt 17 Jahre alt und will die Welt sehen. Die Orte, von denen er in der Zeitung gelesen hat. Die Städte, von denen die Reisenden auf den Raddampfern erzählen. Mom, ich möchte St. Louis sehen, New York und das Grab von Benjamin Franklin in Philadelphia. Ach, Sammylein, in den großen Städten ist es nicht so wie bei uns. Die Straßen sind voller Verbrecher, in den Kneipen wird Alkohol getrunken. Und die Leute verlieren ihr Geld beim Glücksspiel. Aber Mom, ich werde weder Alkohol trinken noch spielen. Versprochen. Das reicht mir nicht. Hier, schwöre es. Auf das Testament deines Vaters. Sam schwört und zieht los. Unterwegs arbeitet er in Druckereien. Seiner Familie schreibt er zahlreiche Briefe. Viele dieser Briefe erscheinen in der Zeitung. 4 Jahre ist er unterwegs. Nach Einschätzung von Professor Michael Hochgeschwender ist das zu der Zeit an sich nichts Außergewöhnliches. Es gab viele Amerikaner, die sehr viel unterwegs waren im eigenen Land, die ständig von einem Staat zum anderen, von einer Stadt zur anderen gezogen sind. Es gab umgekehrt aber auch Amerikaner, die immer da geblieben sind, wo sie geboren wurden und für die die USA im Wesentlichen aus der engeren Nachbarschaft bestand und aus sonst gar nichts, die sich schon nicht dafür interessierten, was 100 Meilen weiter entfernt geschah, geschweige denn, was in Washington oder sonst wo geschehen ist. Also insofern gehört Mark Twain zu einer Minderheit von Amerikanern, aber zu einer nicht untypischen Minderheit, die das Bild der USA nämlich geprägt haben. Dadurch, dass sie so viel gereist sind und das auch in Büchern kundgetan haben, was sie dabei erlebt haben, haben sie ein Bild von den USA gezeichnet, das eben auf Vielfalt beruht und nicht auf dem Sesshaftbleiben. Schließlich fährt der 21-jährige Sam auf einem Raddampfer den Mississippi hinunter. Dabei erwacht eine alte Leidenschaft in ihm. Als ich ein Knabe war, gab es unter meinen Kameraden in unserem Heimatsort am westlichen Ufer des Mississippi nur einen beständigen Ehrgeiz. Es war der, ein Dampfbootmann zu werden. Wohl hatten wir hin und wieder flüchtige Begierden anderer Art. Es gab sogar Zeiten, in denen wir ernstlich hofften, Gott würde uns, wenn wir gesund und am Leben blieben, Seeräuber werden lassen. Aber alle diese Wünsche und Träume zerrannen wieder, wie sie gekommen waren. Nur der Ehrgeiz, ein Dampfbootmann zu werden, blieb fest in unseren Seelen. Sam lernt auf seiner Mississippi-Reise Horace Bixby kennen, der auf dem Raddampfer als Lotse arbeitet. Sam ist fasziniert. Lotsen sind hoch angesehen und gut bezahlt. Sie sind der Boss an Bord. Sie haben die Verantwortung für das Schiff und die Reisenden. Selbst der Kapitän hat ihnen nichts zu sagen. Wenn sie Stopp sagen, heißt das Stopp. Erst wenn sie es erlauben, wird weitergefahren. Horace Bixby nimmt Sam als Lehrling auf. Geld wird Sam in den 2 Jahren Ausbildung nicht verdienen. Im Gegenteil, er muss Horace Bixby $500 bezahlen. Er leiht sich von seinem Schwager einen Teil des Geldes. Also gut, das reicht erstmal. Den Rest kannst du abstottern, wenn du deine Lizenz hast. Horace Bixby ist ein richtiger alter Seebär. Auch wenn er gerade mal um die 30 Jahre alt ist. Er ist oft unwirsch, knurrig und flucht, dass sich die Balken biegen. Aber kaum einer kennt den Fluss so gut wie er. Das da ist die 12-Meilen-Spitze. Und hier? Hier hört das tote Wasser auf. Auf ihrer ersten Fahrt redet Horace Bixby ohne Unterlass. Er erklärt Sam, wie die einzelnen Flussbiegungen heißen, macht ihn auf Besonderheiten am Ufer aufmerksam, erklärt ihm die unterschiedlichen Strömungen. Sam hört sich das alles an und vergisst es gleich wieder. Er denkt, Horace Bixby wolle ihn nur unterhalten. Doch plötzlich beginnt sein Lehrmeister ihn abzufragen. Also, wie heißt die erste Landspitze oberhalb von New Orleans? Keine Ahnung. Das weißt du nicht? Na gut. Wie heißt denn die nächste? Tut mir wirklich leid, Morrissey. Du bist der ärgste Strohkopf, der mir je vorgekommen ist. Die Idee, aus dir einen Lotsen zu machen, aus dir! Du hast ja nicht Grütze genug, eine alte Kuh eine Straße hinunterzusteuern! Auch wenn er gerade noch nach einem hoffnungslosen Fall aussieht, Sam will unbedingt Lotse werden. Aber dafür muss er noch jede Menge lernen. Leg dir ein Notizbuch an und schreib dir jede Kleinigkeit auf. Du musst den Fluss kennen wie deine Westentasche. Das Schiff flussabwärts zu steuern ist relativ leicht. Dabei fährt es in der Mitte des Flusses, dort, wo er am tiefsten und die Strömung am stärksten ist. Flussaufwärts jedoch versuchen die Lotsen in Ufernähe zu bleiben. Dort ist die Strömung am geringsten und das Schiff muss weniger Energie aufbringen. Aber hier lauern viele Gefahren. Zahlreiche Schiffe sind unterwegs und es kann zu Zusammenstößen kommen. Außerdem ist das Flussbett flach. Es erfordert viel Fingerspitzengefühl, hier nicht auf Grund zu laufen. Mit der Zeit wurde mir die Oberfläche des Wassers zu einem Buch. Zu einem Buch, das für den gewöhnlichen Flussfahrer 7 Siegel trug, das aber zu mir ohne jede Rückhaltung sprach und seine geheimsten Geheimnisse mit einer Bereitwilligkeit preisgab, als spräche es mit einer Stimme zu mir wie meine eigene. Der gewöhnliche Reisende, welcher es nicht zu lesen verstand, erblickte vielleicht hin und wieder ein leichtes, flüchtiges Zeichen auf seiner Oberfläche. Dem Steuermann war dieses Zeichen eine leuchtende Schrift und mehr als das eine ganze Geschichte, gedruckt mit mächtigen Initialen, gesperrten Sätzen und weithin sichtbaren Ausrufungszeichen. Denn es sprach ihm von einer Sandbank, einem Riff oder einem in der Tiefe liegenden Wrack, die dort unten nach Schiff und Menschenleben lechzten. An besonders gefährlichen und flachen Stellen fährt ein Matrose mit einem kleinen Boot dem Raddampfer voraus. Er misst mit einem Lot die Wassertiefe. Dabei lässt er ein Stück Blei an einem langen Faden mit Markierungen ins Wasser. Dann ruft er den Wert dem Lotsen am Steuer zu. Oder eigentlich singt er mehr. Mark Twain. Da ist es. Sams Pseudonym. Der Name, mit dem er berühmt werden wird. Mark Twain, ruft der Matrose, wenn das Wasser noch etwa 3,50 Meter tief ist. In der Sprache der Lotsen sind das zwei Faden bzw. die Markierung 2 auf dem Lot. Es ist der Wert, bei dem das sichere ins unsichere Fahrwasser übergeht. Wenn das Wasser niedriger ist, dann läuft der Lotse Gefahr, mit seinem Schiff auf Grund zu laufen. Jahre später, an einem anderen Ort und in einem anderen Leben, wird sich Sam zurückerinnern und diesen Begriff als seinen Künstlernamen wählen. Doch noch ist er weit davon entfernt, ein Schriftsteller zu sein. Herzlichen Glückwunsch, Grünschnabel. Hast es doch tatsächlich geschafft. Hier, deine Lotsenlizenz. Jetzt darfst du also alleine ein Schiff steuern. Mississippi, nimm dich in Acht. Nein, im Ernst. Bin stolz auf dich. Endlich. Vielen Dank. Wie ein König steht Sam mit seinen roten Haaren und seiner Seefahrermütze nun im Führerhaus der großen Raddampfer und herrscht über den mächtigen Mississippi. Die Hungerjahre scheinen vorbei. Im Monat verdient er $250, ein kleines Vermögen. Er kann seine Familie unterstützen und noch dazu ein hübsches Sümmchen sparen. Nun muss man bei der Dampfschifffahrt immer noch dazu sagen, die war ja nicht ungefährlich. Also Dampfschiffe sind gerne mal explodiert und man konnte in amerikanischen und europäischen Zeitungen fast monatlich von irgendwelchen Explosionen auf Dampfschiffen lesen, die dann auch sehr viele Opfer nach sich gezogen haben. Von daher war es immer auch ein Wagnis zu reisen. Dampfschifffahrt, das war etwas, wo man sich auf ein Abenteuer eingelassen hat, wenn man damit durch die Gegend gefahren ist. Im Jahr 1858 explodieren auf dem Raddampfer Pennsylvania die Dampfkessel. Eigentlich wäre Sam an Bord gewesen, doch ein Zufall rettet ihm das Leben. Sein jüngerer Bruder Henry jedoch stirbt bei dem Unglück. Sam selbst hat ihm erst kurz zuvor die Arbeit auf dem Schiff besorgt. Das werde ich mir niemals verzeihen. Trotzdem liebt Sam das Leben auf dem Mississippi. Die Tiere im und am Fluss, die Landschaft, die Stille der Nächte. Noch heute bewahre ich aus jener Zeit das Andenken an einen ganz bestimmten wundervollen Sonnenuntergang. Eine breite Fläche des Wasserspiegels erschien zu Blut verwandelt. In der Mitte verklärte sich der rote Schimmer zu flammendem Gold, durch welches ein einsamer Baumstamm scharf abgezeichnet und schwarz dahintrieb. An einer Stelle zog sich ein leicht schäumender Streifen über die Flut. An einer anderen war die glatte Fläche durch zitternde, sich ewig erneuernde Kreise unterbrochen, die in allen Farben des Opals spielten. Wahrscheinlich hätte Sam seinen Lotsenberuf nie an den Nagel gehängt, Doch die Weltgeschichte macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Und so wird er viele Jahre später als Schriftsteller Mark Twain in seinem Buch Leben auf dem Mississippi von seinen Erlebnissen auf dem Fluss erzählen. In den Vereinigten Staaten kündigt sich ein Bürgerkrieg an. Vor allem geht es dabei um die Sklaverei. Die Staaten des Nordens wollen die des Südens zwingen, sie abzuschaffen. Die wollen sie unbedingt behalten. Nun droht die Union der Vereinigten Staaten zu zerbrechen. Wie sollen wir unsere Plantagen bewirtschaften? Aber ihr könnt euren Wohlstand doch nicht auf solch großem Unrecht aufbauen. Als Abraham Lincoln, ein Gegner der Sklaverei, 1861 zum Präsidenten gewählt wird, erklären die Südstaaten ihre Unabhängigkeit und bilden ein neues Bündnis, die Konföderierten Staaten von Amerika. Den Austritt aus der amerikanischen Union können die Nordstaaten nicht akzeptieren. Der Bürgerkrieg beginnt. Der Bundesstaat Missouri, in dem Sam lebt, steht zwischen den Fronten. Im Verlauf des Bürgerkriegs war vor allen Dingen in der Anfangszeit Missouri ganz stark gekennzeichnet von internen Konflikten. Es gab auf der einen Seite die Anhänger der Konföderation, die sich den Südstaaten anschließen wollten, mit der Begründung, Missouri ist ein Sklavenstaat. Und die Sklavenstaaten haben sich von der Union abgespalten, also gehören wir in die neue Konföderation. Dagegen stand die Mehrheit derjenigen, die keine Sklaven hatte und auch keine Sklaven wollte, die gesagt haben, wir sind treue Bürger der Union, wir sind Patrioten und wir kämpfen für den Erhalt dieser Union. Wir kämpfen nicht notwendig für die Abschaffung der Sklaverei. Denn viele Gegner der Sklaverei waren sehr rassistisch und wollten nicht mit freien Schwarzen Seite an Seite leben. Aber was man wollte, war der Erhalt der Union. Sam selbst weiß noch nicht so recht, was er von der Sklaverei halten soll. Das wird sich später ändern. Als Schriftsteller wird er von dem großen Unrecht sprechen, das die weißen Amerikaner ihren schwarzen Mitmenschen angetan haben. Aber noch ist er nicht so weit. Noch will er einfach nur mit seinem Raddampfer über den weiten Mississippi schippern. Sam! Um Himmels Willen, was hat das zu bedeuten? Ich denke, die wollen, dass wir mal eine Pause machen. Der Mississippi ist die Hauptverkehrsroute der Südstaaten. Der Fluss hat deshalb eine große strategische Bedeutung. Immer wieder wird er von den Nordstaaten attackiert. Tja, das war's wohl erstmal. Einige Wochen lang wird Sam Soldat einer bewaffneten Miliz, die für den Süden kämpft. Aber er merkt schnell, dass er für das Militärleben nicht taugt. Außerdem will er nicht für eine Seite Stellung beziehen. Und so beschließt er, beim Krieg nicht mitzumachen und stattdessen weiterzuziehen. In den wilden Westen. Während im Osten Amerikas ein blutiger Krieg tobt, der mehr als 600.000 Menschenleben fordert, besteigt Sam, zusammen mit seinem Bruder Orion, eine Postkutsche. Der Wagen rollt fast ununterbrochen. In den kurzen Pausen werden die Pferde gewechselt und die Reisenden können essen und sich frisch machen. Auch nachts wird gefahren. Sam und Orion schlafen in der Kutsche inmitten anderer Fahrgäste, Taschen und Koffer. Mein Rücken, so kann ich einfach nicht schlafen. Das merkt natürlich auch durch das Geschnarche dieses bärtigen Riesen kommen. Der heute Nacht wohl einen ganzen Wald umsägen will. Wie bitte? Ich froh, wenn ich endlich wieder in einem echten Bett schlafen kann. Aber Orion, sieh doch nur hinaus. Es ist wie ein verzaubertes Land. Schon als Kind hat Sam von den Weiten des Westens, von magischen Landschaften, von Cowboys, Indianern und gesetzlosen Banditen geträumt. Tagsüber sitzt er in Unterwäsche auf dem Dach der Postkutsche, genießt und staunt. Es gewährte uns während der folgenden Tage ein großes Behagen, von unserem Hochsitze aus das großartige Panorama von Bergen und Tälern unter uns zu betrachten und uns an Schinken und harten Eiern zu laben, während unser geistiges Wesen abwechselnd in Regenbogen, Gewittern und unvergleichlichen Sonnenuntergängen schwelgte. Nichts unterstützt den Eindruck der Landschaft so mächtig wie Schinken und Eier. Sam sieht Büffel und Kojoten und frühstückt mit einem berühmten Revolverhelden. Jahre später wird er in seinem Buch »Durch dick und dünn« von seinen Erlebnissen im Wilden Westen erzählen. Als Leser spürt man förmlich die heiße Sonne auf der Haut, wenn er etwa über die Wüste spricht. Die Sonne brennt mit dumpfer, blasenziehender, unbarmherziger Wut herunter. Schweiß bricht Mensch und Tier aus jeder Pore, aber kaum eine Spur davon gelangt an die Oberfläche. Er wird aufgesogen, ehe er dahin kommt. Nicht der leiseste Lufthauch regt sich. Keine einzige mitleidige Wolke zeigt sich an dem ganzen strahlenden Himmelsgewölbe. Nach welcher Richtung man auch die leere Fläche, die sich meilenweit rings in eintöniger Gleichmäßigkeit ausbreitet, durchspähen mag, nirgends ist ein lebendes Wesen zu erblicken. Kein Laut, kein Seufzer, kein Flüstern, kein Husch, kein Flügelschlag, keine Stimme eines Vogels aus der Ferne, nicht einmal ein Schluchzen von einer der verlorenen Seelen, die ohne Zweifel diese erstorbene Luft bevölkern, lässt sich vernehmen. Nach fast 3 Wochen erreichen Sam und Orion ihr Ziel, Carson City, die Hauptstadt Nevadas. Es ist ein armseliger Flecken, der hauptsächlich aus Holzhütten besteht. Hannibal ist eine Weltstadt dagegen. Aber Sam hat schon eine Idee, wie er Geld verdienen kann. Hey, Orion, hast du das schon gelesen? Hier steht, in der Humboldt-Region gibt es Gold in Massen. Das liegt da überall herum. Man muss es nur vom Boden auflesen. Da muss ich hin. Seit seiner Kindheit träumt Sam davon, einmal sehr reich zu werden. Schon sein Vater war besessen von diesem Wunsch. Doch der Traum vom großen Geld erfüllte sich für ihn nie. Hier, in Nevada, wittert nun Sam die große Chance. Ein Leben wie das der Familie Twain, sowohl seiner Eltern wie auch sein eigenes, war für die USA schon kennzeichnend, nämlich der Versuch, ständig überall neue Besitz zu erwerben, reich zu werden. Das ist etwas, was für das 19. Jahrhundert ganz typisch ist in den USA. Das kann man übrigens auch an der religiösen Entwicklung der USA schön sehen, dass plötzlich Pfarrer zwischen 1810 und 1840 anfangen, nicht mehr Armut zu predigen, sondern zu predigen, Gott will, dass ihr reich werdet. Und das ist halt auch eine Veränderung in dem Lebensgefühl dieser Menschen. Mit 3 Freunden und einem vollbepackten Pferdewagen zieht Sam 11 Tage durch die Wüste. Die Pferde sind am Ende so schwach, dass die Männer sie anschieben müssen. Als sie es endlich geschafft haben, glaubt sich Sam am Ziel seiner Träume. Schaut nur! Schaut, was ich gefunden habe! Gold! Die ganze Tasche ist voll Gold! Es ist genau so, wie es alle erzählen. Das Gold liegt hier überall herum. Zeig mal her! Ja, da, schau. Dummkopf, das ist Katzengold. Wertlos. Katzengold sieht zwar aus wie glänzendes Gold, hat aber weder mit Katzen noch mit richtigem Gold etwas zu tun. Es ist ein Mineral, das, weil es so häufig vorkommt, nicht wirklich viel wert ist. Noch ein paar Mal versucht sich Sam bei der Goldsuche, aber er hat keinen Erfolg. Zum Glück. Denn sonst wäre der Welt bestimmt ein großer Schriftsteller entgangen. Sam bekommt ein Angebot von der Territorial Enterprise. Das ist die wichtigste Zeitung in Virginia City. Die Herausgeber sind auf Sam durch Briefe aufmerksam geworden, die er von der Goldsuche geschrieben und die Orion ihnen zur Veröffentlichung gegeben hat. Nun wollen sie, dass Sam als Reporter anfängt. $25 die Woche? Naja, es ist zwar kein Vermögen, aber besser als ohne Erfolg im Sand nach Gold zu buddeln, ist es allemal. Themen gibt es in Virginia City massenhaft. Die Stadt in Nevada wächst rasend schnell, seit hier Silber entdeckt wurde. Sam berichtet über Schulveranstaltungen und Schlägereien, über das Leben in den Minen und Duelle auf Leben und Tod. Dabei will er seine Leser nicht nur informieren, sondern auch gut unterhalten. Deshalb dehnt er die Wahrheit manchmal ein bisschen aus. Zwei Betrunkene haben sich im Saloon geprügelt. Boah, langweilig. Es waren nicht zwei, sondern 20 Männer. Und darunter waren auch 3 Revolverhelden. Was noch? Der Saloonbesitzer nahm Reißaus, als die ihre Waffen zogen. Genau. Und 11 Flaschen teuren Whiskys gingen durch Schüsse zu Bruch. Keiner verletzt? Nein. 13 Männer zogen sich schwere Knochenbrüche zu. Ja, so machen wir es. Sam liebt Übertreibungen. Auch als Schriftsteller wird das später sein Markenzeichen sein. Wenn man ganz genau liest, merkt man, wo die Fantasie mit ihm durchgeht. Er baut absurde Fakten in die Geschichten ein, die einer genauen Betrachtung nicht standhalten. Das war kein sehr professioneller Journalismus. Das bewegte sich sehr an der Grenze zwischen Schriftstellerei und Journalismus, sodass man seiner Fantasie auch zum Teil freien Lauf lassen konnte, vor allen Dingen, wenn es um Meldungen aus Europa ging. Man hatte ja letztlich keine, aber hat man einfach, wenn Sommer war, irgendwas erfunden. Tragische Geschichten von jungen Frauen, die lebendig begraben werden und nur gerettet werden, weil der verliebte Verlobte am Grabesrand sitzt und weint. Also das sind dann so Dinge, die tauchen ständig auf in diesen Zeitungen, weil man eben keinen anderen Stoff hatte. Nicht nur Sam hat damals mit so viel Fantasie seine Artikel verfasst. Geschichten erfinden, aufbauschen, übertreiben, das war unter Journalisten damals vielmehr durchaus üblich. Professor Michael Hochgeschwender erinnert daran, dass die Zeitungslandschaft damals schließlich gerade erst im Entstehen war. Gleichzeitig findet ein Prozess statt, dass Journalisten immer mehr richtige Journalisten werden. Es entwickelt sich eine Art Ehrenkodex. Was darf ich nicht? Ich brauche 2 Quellen, die etwas belegen. Ich muss Kommentar und Bericht trennen. Das entwickelt sich aber erst im Laufe der Zeit. Am Anfang geht das noch alles wild durcheinander. Dazu passt auch ganz gut die Frage, die Sams Boss bei der Zeitung ihm eines Tages stellt. Sam! Ah, hier bist du, Sam. Wie willst du eigentlich deine Artikel unterzeichnen? Die meisten unserer Autoren verwenden Künstlernamen. Hast du eine Idee? Wie wär's mit Mark Twain? Ja, das passt zu mir. Das hört sich an wie ein richtiger Name und da steckt das Wasser des Mississippi drin. Trotzdem bleibt Sam natürlich Sam. Mark Twain, das ist der Autor. Sam, das ist der Mann, die Privatperson. Das wissen eigentlich auch alle. Sam versteckt sich nicht hinter seinem Künstlernamen. Beim Schreiben provoziert Sam alias Mark Twain gern. Doch dann geht er zu weit. Er fordert einen anderen Journalisten zu einem Duell heraus. Ernst meint er es nicht. Aber dummerweise nimmt sein Gegner die Herausforderung an. Sam kann sich zwar gerade noch aus der Affäre ziehen, aber sein Chef schlägt trotzdem vor, dass er Virginia City erst einmal verlassen soll. Und so zieht Sam lieber weiter. Nach San Francisco. Die Stadt am Pazifik ist eine richtige Großstadt mit Hotels, Restaurants und Theatern. Auch hier arbeitet Sam als Reporter. Hier mein Artikel für morgen. Worum geht's? Um die Chinesen. Die Leute behandeln sie wie Tiere. Gestern habe ich beobachtet, wie ein Polizist auf einen Chinesen... Nein, das kann man nicht drucken. Aber warum nicht? Genau so ist es gewesen. Unsere Leser mögen Chinesen nun mal nicht. Nach 4 Monaten wird Sam gefeuert. als er auch noch Ärger mit der Polizei bekommt, weil er berichtet, dass sich einige Polizisten nicht an die Gesetze halten, verlässt er vorsichtshalber auch San Francisco. Halbherzig macht er sich wieder auf Goldsuche. Und diesmal findet er tatsächlich einen Schatz. Eines Tages sitzt Sam in einem Saloon in einem Camp der Minenarbeiter. Der Barkeeper erzählt gerne. Sam, habe ich dir schon mal die Geschichte von dem Springfrosch erzählt? Nein, die kenne ich noch nicht. Also, hör mal zu. Hier gab es mal einen Mann, der hat für sein Leben gern gewettet. Er hat auf alles gewettet. Und einmal, da hat er sogar auf einen Frosch gewettet. Einen Springfrosch. Sam ist begeistert. Nicht nur von der Geschichte, auch von der Art, wie der Barkeeper erzählt. Und da Schreiben ja mittlerweile sein Beruf ist, macht er daraus eine Kurzgeschichte mit dem Titel »Der gefeierte Springfrosch von Calaveras County«. Sam schickt sie nach New York und dort wird sie in einem Magazin veröffentlicht. Es ist ein Riesenerfolg. Zeitungen im ganzen Land drucken die Geschichte nun ab. Das liegt vor allem auch an der Erzählweise. Sam kann wie kaum ein anderer die Sprache der Menschen nachahmen. Die derbe Ausdrucksweise der Minenarbeiter. Den Singsang in der Sprache der Menschen aus dem Süden. Die manchmal gestelzt klingenden Sätze der vornehmen Leute von der Ostküste. Er ist ein guter Beobachter. Schon als Lotse auf dem Mississippi hat er die Gespräche der Reisenden geradezu aufgesaugt. In seinen Büchern gibt er jedem seiner Protagonisten einen ganz eigenen Tonfall. Noch einen zweiten großen Erfolg feiert Sam im Westen. Nach einem viermonatigen Aufenthalt als Reporter in Hawaii entschließt er sich, während eines Vortrags von seinen Erlebnissen zu erzählen. Er mietet für teures Geld ein ganzes Theater. Auch Anzeigen lässt er drucken. Darauf steht: Ein hervorragendes Orchester ist in der Stadt, aber noch nicht angelegt. Außerdem ein Zwinger voll wilder Tiere wird einen Block weiter ausgestellt. Ein beeindruckendes Feuerwerk wurde in Erwägung gezogen, aber schließlich verworfen. Ein Fackelzug kann erwartet werden. Tatsächlich kann das Publikum erwarten, was immer es will. Eintritt, $1, Einlass ab 7 Uhr. Der Ärger beginnt um 8 Uhr. Je näher der Tag kommt, desto mehr Angst bekommt Sam. Er kann kaum noch essen. Was, wenn niemand kommt? Oder wenn die Leute sich langweilen? Verzweifelt bittet er seine Freunde, sich ins Publikum zu setzen und auf ein Zeichen von ihm hin laut zu lachen. Der Ärger begann in der Tat um 8, als ich mich dem ersten Publikum gegenüber sah, vor dem ich bisher gestanden hatte. Denn die Angst, die mich von Kopf bis Fuß durchdrang, lähmte mich. Sie hielt 2 Minuten an und war bitter wie der Tod. Also. Aber das Publikum ist begeistert. So entdeckt Sam die Lust und sein Talent am öffentlichen Reden und geht direkt auf eine Vortragsreise durch den Westen. In New York wird gerade ein großes Unternehmen vorbereitet. Das Dampfschiff Quaker City soll zu einer 5-monatigen Überseereise aufbrechen. Das Vorhaben steht für einen völlig neuen Trend: Reisen zum Vergnügen. Bisher überqueren den riesigen Atlantik nur Auswanderer, Geschäftsleute und sehr reiche Touristen. Die Reisenden der Quaker City hingegen sind Menschen der gehobenen Mittelklasse, die Europas alte Städte und die Orte der Bibel besuchen wollen. Da muss ich dabei sein. Sam reist also zurück an die Ostküste. Aber wer soll das bezahlen? Die Reise kostet immerhin $1,250. Hören Sie, das ist ein historisches Ereignis. So, so. Und ich werde für Ihre Leser dabei sein. Und was kostet uns das? Ach, gar nicht so viel. Man einigt sich. Eine Zeitung in San Francisco übernimmt die Reisekosten. Im Gegenzug soll Sam Briefe für die Zeitung schreiben. Wie Sam darin über Europa berichtet, ist für die amerikanischen Leser völlig neu. Europa verbinden sie mit großen Künstlern und Komponisten, mit berühmten historischen Bauwerken und Theatern. Auf dem Gebiet der Kultur fühlen sie sich den Europäern unterlegen. Schließlich ist ihr eigenes Land noch jung und hat kaum eine eigene Geschichte. Doch Sam macht sich genau darüber lustig. Humorvoll hinterfragt er die angebliche europäische Überlegenheit. Ich verehre das gewaltige Genie Michelangelos, des Mannes, der groß in der Dichtkunst, groß als Maler, Bildhauer, Baumeister, groß in allem war, was er unternahm. Aber ich mag Michelangelo nicht zum Kaffee, zum zweiten Frühstück, zum Mittagsbrot, zum Tee und zum Nachtessen haben und auch noch zwischen den Mahlzeiten. Mein Freund Dan sagte neulich zum Führer, genug, genug, genug, ich will nichts mehr wissen. Sagen Sie runter raus, Gott schuf Italien nach Entwürfen von Michelangelo. Nie fühlte ich mich zu so feurigem Danke gestimmt, so beruhigt, so voll Seelenfrieden, so selig als gestern, wo ich erfuhr, dass Michelangelo tot sei. Sam nimmt aber auch die Amerikaner aufs Korn. Er kritisiert seine Mitreisenden, die auf der Jagd nach Souvenirs sogar Steine aus Ruinen stehlen. Die Reise bzw. der Reisebericht ist für Sam ein schriftstellerischer Erfolg. Ein Verlag veröffentlicht später seine Erlebnisse sogar in einem Buch mit dem Titel »Die Arglosen im Ausland«. Auf der Reise mit der Quaker City hat sich Sam mit einem jungen Mann angefreundet, Charlie Langton. Eines Tages zeigt Charlie Sam eine Elfenbeinminiatur seiner Schwester Livy. Und Sam ist hingerissen. Livy geht Sam nicht mehr aus dem Kopf. Ein paar Monate später besucht er Charlie und dessen Familie in Elmira im Bundesstaat New York. Dort lernt er endlich Livy kennen. Er hat sie erst zweimal gesehen als... Liebste Livy, ich kann nicht mehr leben ohne Sie. Möchten Sie mich heiraten? Aber mein Lieber, wir kennen uns doch noch kaum. Nein. Und ein paar Wochen später... Liebste Livy, ich kann nicht mehr schlafen und arbeiten. Werden Sie meine Frau, bitte. Aber Sie sind doch viel älter als ich. Nein. Und noch ein paar Wochen später. Liebste Livy, ich denke Tag und Nacht an Sie. Lassen Sie uns Mann und Frau werden. Nein, Sie rauchen und trinken auch zu viel Alkohol. Außerdem ist da noch Ihre Flucherei. Sam ist bereit, alles für Livy zu tun. An eine gute Freundin schreibt er: Ich werde ab morgen keinen Alkohol mehr anrühren. Ich werde die Gesellschaft der Guten suchen, werde ein Christ sein. Ich werde höher, höher, höher steigen, bis hinauf zu dieser strahlenden Sonne, die den Himmel meines Glücks bescheint, bis alles, was roh und unwürdig ist, von den Nebeln und der Dunkelheit der irdischen Niederungen verborgen wird. Und schließlich, noch ein paar Wochen später. Liebste Livy, ich werde mich ändern. Kein Trinken, kein Fluchen mehr. Ich will nur Sie. Na gut, ich sage ja. Sam und Livy heiraten am 2. Februar 1870 in Elmira. Ihre glückliche Ehe wird 34 Jahre bis zu Livys Tod halten. Gemeinsam werden sie gute und schlechte Zeiten überstehen. Livy ist an Sams Seite, freut sich über seine Erfolge, tröstet ihn bei seinen Niederlagen. Auch als schwere Schicksalsschläge ihre Familie treffen, wankt ihre Liebe nicht. Ich liebe, liebe, liebe dich, Livy. Mein ganzes Wesen ist von dieser Liebe durchdrungen, erneuert und beseelt, und mit jedem Atemzug macht sie mich zu einem besseren Menschen. Dabei könnten Sam und Livy gegensätzlicher kaum sein. Sam ist 34 Jahre und hat die Welt gesehen. Seine roten Haare, die langsam grau werden, flattern wild durcheinander. Sein Schnurrbart verleiht ihm einen verschmitzten Gesichtsausdruck. Livy ist 10 Jahre jünger. Ihre Haare sind meist streng hinter dem Kopf zusammengebunden. Sie ist zart und kränklich, viel gebildeter als Sam und viel, viel religiöser. Livys Vater ist ein steinreicher Kohlebaron. In dem riesigen, eleganten Haus tummeln sich zahlreiche Dienstboten. Die Familie pflegt ein herzliches Miteinander. Man nimmt sich in den Arm. Man küsst sich. In Hannibal hat sowas niemand gemacht. Livys Familie nimmt Sam herzlich in ihren Kreis auf. Doch dann ereilt das junge Ehepaar ein schwerer Schicksalsschlag. Ihr erster Sohn Langdon kommt als Frühgeburt zur Welt und stirbt mit 1,5 Jahren. Sam und Livy ziehen nach Hartford im US-Bundesstaat Connecticut. Dort bauen sie ein dreistöckiges Haus mit 25 Zimmern, Erkern und Türmen. Es hat allen möglichen modernen Schnickschnack, wie Wasserklosetts, eine Dusche, eine Alarmanlage und eine batteriebetriebene Klingel, um die Dienstboten zu rufen. Bald wird Livy wieder schwanger. Diesmal geht zum Glück alles gut. Töchterchen Susie kommt gesund zur Welt und bald auch ihre Schwestern Jean und Clara. Das Familienglück Kinder, ist perfekt. Schlafenszeit. Papa, bringst du uns ins Bett, bitte? Wir wollen noch eine Geschichte hören. Na gut. Mir fällt nichts ein. Habt ihr einen Vorschlag? Die Mädchen machen klare Vorgaben. Die Wände im Zimmer sind mit Bildertapeten dekoriert. Und die Figuren sind die Helden in den Geschichten ihres Vaters. Also gut. Hört mal zu. Einst lebt in den Wäldern hier ein Junge mit feuerroten Haaren. Die Sommer verbringt die Familie auf der Farm von Livys Schwester in Elmira. Sie hat Sam in einer kleinen Gartenlaube einen Arbeitsplatz eingerichtet. Hier sitzt Sam mit Papier und Stift und schreibt seine Geschichten auf. Die meisten seiner erfolgreichen Bücher entstehen in Connecticut. Zum Beispiel sein Meisterwerk, Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Der Titelheld ist ein Freigeist und ein bisschen einfältig, der sich auf der Flucht befindet vor seinem gewalttätigen Vater und der Zivilisation. Dabei verhilft er dem entflohenen Sklaven Jim zur Freiheit. In Huckleberry Finn setzt sich Sam auch mit der Sklaverei auseinander. Es ist ein Thema, das ihn sein Leben lang begleitet hat. Als Kind war Sam oft auf der Farm seines Onkels John zu Besuch. Der galt als reicher Mann. Immerhin hatte er 35 Sklaven. Sam ging in den Hütten der Sklaven ein und aus und tauchte ein in eine völlig andere Welt. Auf einer solchen Plantage hatten Sklaven durchaus die Möglichkeit, eine eigene Kultur zu leben. Man hat immer gesagt, die Nacht gehört den Sklaven. Das heißt, da wurde auch getanzt, da wurde getrommelt. Es gibt Berichte von Sklavenhaltern, die ganze Nächte nicht schlafen konnten, weil ihre Sklaven irgendeine Feier begangen haben, ihre eigene Religion gelebt haben. Besonders ein alter Sklave, Uncle Daniel, begeisterte den kleinen Sam damals. Am liebsten saß er gemeinsam mit allen anderen Kindern, Schwarzen und Weißen, bei Uncle Daniel in der Küche, um gespannt seinen Gruselgeschichten zu lauschen. Einst lebte ein Mann weit draußen in der Prärie. Seine Frau hatte einen Arm ganz aus Gold. Und als sie eines Tages starb, da stahl er ihren Arm aus dem Grab. Aus dem Grab? Das ist ganz schön unheimlich. Und plötzlich hörte er eine Stimme. Wer hat meinen Arm? Menschen im Süden hatten vor dem Bürgerkrieg schwarze Sklaven, die für sie arbeiteten. Geld bekamen die Sklaven dafür nicht. Viele von ihnen mussten auf den Feldern oder Baumwollplantagen schuften. Andere putzten und kochten für ihre Herrschaft. Rechtlich galten Sklaven als bewegliches Eigentum, nicht als Menschen. Nun wusste jeder, dass es Menschen sind und entsprechend hat man sich ihnen gegenüber auch verhalten. Und dieses Verhalten konnte sehr, sehr unterschiedlich sein. Es war zum Beispiel oft so, dass die Kinder der schwarzen Sklaven mit den Kindern der weißen Herren noch zusammen gespielt haben, bis sie 7 wurden. Mit 7 war man erwachsen und wurde zur Feldarbeit eingeteilt. Und das bedeutete dann auch, dass man tatsächlich sehr hart unterdrückt worden ist. Es gab körperliche Strafen, es wurde gepeitscht. Zwar gab es Sklavenhalter, die darauf verzichtet haben, aber die meisten haben es gemacht. Letztlich war das Verhältnis zwischen Herren und Sklaven von Willkür geprägt. Die Herren, und auch dazu gehören die Herrinnen, konnten mit den Sklaven letztlich machen, was sie wollten. In meiner Schulzeit empfand ich keine Abneigung gegen die Sklaverei. Es war mir nicht bewusst, dass etwas daran verkehrt sein könnte. Mir kam nichts dergleichen zu Ohren. Die Lokalzeitungen prangerten sie nicht an. Von der Kanzel wurde uns beigebracht, dass Gott sie billige, dass sie eine heilige Sache sei und ein Zweifler nur in die Bibel zu schauen brauche, um sein Gemüt zu beruhigen. Und um die Angelegenheit abzuschließen, wurden die Texte laut vorgelesen. Sein ganzes Leben lang war Sam in der Frage der Sklaverei zwischen den Stühlen. Auch sein eigener Vater hatte einst Sklaven und behandelte sie manchmal schlecht. Sein Bruder Orion hingegen lehnte die Sklaverei strikt ab. Als Kind sah Sam Sklaven auf der Flucht im Mississippi ertrinken. Hannibal, wo Mark Twain wohnte, war, wenn man so will, eine Station der sogenannten Untergrundeisenbahn. Eine der vielen Stationen, die es gegeben hat. Das waren Netzwerke vor allen Dingen von Quäkern, einer Religionsgemeinschaft, die sehr sklavereikritisch war, die Sklaven dabei geholfen haben, in die Freistaaten des Nordens zu fliehen. Und das konnte sehr tragisch sein, also gerade wenn man versuchte, durch einen Fluss zu schwimmen und dabei dann auch ertrunken ist. Also das war eine sehr bittere Reise für viele. Und dann war da noch der kleine Sklavenjunge Sandy, dessen Familie weit entfernt bei anderen Herren wohnte. Mama, Sandy hört einfach nicht auf zu singen. Sag ihm bitte, dass er aufhören soll. Ich halte es nicht mehr aus. Nein, Sam, das mache ich nicht, der arme Kerl. Wenn er singt, heißt das, dass er sich nicht erinnert. Und das tröstet mich. Aber wenn er schweigt, fürchte ich, dass er nachdenkt. Und das kann ich nicht ertragen. Er wird seine Mutter nie wiedersehen. Und wenn er singt, darf ich ihn nicht daran hindern, sondern muss dankbar dafür sein. Solche Geschichten brachten schon den kleinen Sam zum Nachdenken. So wie sie viele Jahre später auch Huckleberry Finn zum Nachdenken bringen, als er vor der Entscheidung steht, ob er dem Sklaven Jim bei seiner Flucht helfen soll. Nein, ich konnte nicht so treulos sein. Und wenn es Todsünde wäre und ich geradewegs zur Hölle müsste, dort würde auch eher Platz für Huck Finn, den Schmierfink, sein. Ich konnte doch nichts Besseres verlangen. So ein armer, elender Teufel, wie ich einer bin. Es war ja schrecklich, einem Nigger durchzuhelfen. Das wusste ich. Es war schlimmer als Lügen und Stehlen und Rauben und Morden. Aber einerlei, ich konnte doch nicht Jim im Stich lassen. Sam hat viele Jahre gebraucht, um Klarstellung zu beziehen. Auf seinem Weg hat er viele Gegner der Sklaverei kennengelernt, die Familie seiner Frau und Harriet Beecher Stowe, die vor dem Bürgerkrieg den Roman Onkel Toms Hütte schrieb und damit die Unmenschlichkeit der Sklaverei anprangerte. Als Huckleberry Finn als Buch erscheint, ist die Sklaverei in Amerika längst abgeschafft. Aber sie hat ihre Spuren hinterlassen. Immer noch hat der Rassismus die Gesellschaft fest im Griff. Immer noch werden Schwarze diskriminiert. Vor allem aber nicht nur im Süden. Das Thema ist also durchaus nach wie vor aktuell. Je älter Sam wird, desto politischer wird er auch. Er schreibt »Das Kriegsgebet«, eine Kurzgeschichte, in der er die Freude der Menschen am Krieg anprangert. Er engagiert sich in der antiimperialistischen Liga und will verhindern, dass Amerika, wie die alten Kolonialherren Europas, sein Einflussgebiet in der Welt ausdehnt und andere Völker unterdrückt. Er warnt vor der Brutalität des russischen Zaren, der die Juden in seinem Reich grausam verfolgt. Das Reisen gibt Sam auch als Familienvater nicht auf. Mit Levi und den Kindern reist er nach Europa. Auch in Deutschland lebt er einige Zeit, unter anderem in Heidelberg, Baden-Baden und München. Besonders mag er Berlin. Und er liebt die deutsche Art zu fluchen. Oh, heilige Maria, Mutter Jesus! Bei einem Galadiner darf er direkt neben dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Sitzen. Auf Kriegsfuß steht Sam allerdings mit der deutschen Sprache. Es gibt gewiss keine andere Sprache auf der Welt, die so systemlos ist, so schlüpfrig und aalglatt, um sie zu fassen. Man treibt darin umher wie in einem brandenden Meer, bald hierhin, bald dorthin, in der elendesten Hilflosigkeit. Und wenn man einmal glaubt, eine Regel gefunden zu haben, welche festen Grund bietet, um einen Augenblick in dem allgemeinen Wirrwarr und Tumult der 10 Redeteile auszuruhen, so vernimmt man in der Grammatik, der Schüler gebe Acht auf folgende Ausnahmen. Jahrelang versucht Sam, Deutsch zu lernen. Gar nicht so leicht. Nach meiner Erfahrung braucht man zum Erlernen des Englischen 30 Stunden, des Französischen 30 Tage, des Deutschen 30 Jahre. Entweder reformiere man also diese Sprache oder man lege sie zu den Totensprachen, denn nur die Toten haben heutzutage noch Zeit genug, sie zu erlernen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gehen Sams glücklichste Jahre zu Ende. Schon immer hat er sich sehr für Erfindungen und technische Neuerungen interessiert. Als einer der ersten Menschen der Welt lässt er in seinem Haus ein Telefon installieren. Und er macht sogar ein paar kleinere Erfindungen, die er sich patentieren lässt. Er versucht sich auch als Geschäftsmann, gründet einen eigenen Verlag, investiert jahrelang ein Vermögen in eine neuartige Druckmaschine. Doch die Geschäfte scheitern. Immer tiefer gerät die Familie in die Schuldenfalle. Sie zieht nach Europa, weil das Leben dort billiger ist. Aber der Absturz ist nicht aufzuhalten. Es tut mir sehr leid, Sir, aber das ganze Geld ist weg. Alles? Ja. Die Ersparnisse aus Ihren Buchverkäufen und auch das Vermögen Ihrer Frau. Wie gewonnen, so zerronnen. Pleite, das war's. In einem Brief an seine Frau macht Sam sich schwere Vorwürfe. Du vergibst mir, das weiß ich. Doch ich werde mir selbst nie vergeben, solange noch Leben in mir ist. Das ist die Schattenseite des amerikanischen Modells. Armut und die Armen gelten dann als etwas Schlechtes. Während alle reich werden sollen, ist Armut ein Anzeichen von Dummheit oder von Faulheit. Das sind Menschen, die es nicht verdient haben, dass man ihnen hilft. Wenn jeder seines Glückes Schmied ist, haben diese Schmiede eben versagt. Sam will, dass kein Schuldner leer ausgeht. Ohne Familie geht er deshalb auf eine einjährige Welttournee. In Amerika, Europa, Asien, Australien, überall hält er Vorträge von meist ausverkauften Sälen. Außerdem schreibt er über die Reise ein Buch. Schließlich kann er alle Schulden zurückzahlen. Was der Vorteil an den USA war, man hatte die Möglichkeit, wenn man einmal gescheitert war, wieder von vorne anzufangen. In den sehr viel geschlosseneren europäischen Gesellschaften bedeutete einmal in den Bankrott gegangen zu sein, dass man im Grunde wirtschaftlich nicht vertrauenswürdig war. Während in den USA fast alle mal bankrott gewesen waren, also man sich gegenseitig zubilligte, das ist halt eine Gefahr, der man ausgesetzt ist, wenn man in diesem System leben will und wenn man reich werden will. Doch die Schicksalsschläge nehmen kein Ende. Sams Tochter Susie stirbt mit nur 24 Jahren an einer Hirnhautentzündung. Ein paar Jahre später stirbt seine Ehefrau Livy. Und kurz vor seinem Tod auch noch seine Tochter Jean. Obwohl Sam immer wieder aufsteht und weitermacht, obwohl er bis ans Ende seines Lebens schreibt, ist er doch gezeichnet von der Trauer. Seine späten Texte sind nicht mehr so humorvoll und voller Lebenslust, wie es bis dahin für ihn typisch gewesen ist. Er trägt jetzt oft einen weißen Anzug, seine weißen Haare wehen im Wind. Er vermisst seine Familie, umgibt sich mit Kindern, vor allem den jungen Töchtern guter Freunde. So gerne hätte er Enkelkinder. Am 21. April 1910 stirbt Sam Langhorne Clemens alias Mark Twain in Reading, Connecticut, im Alter von 74 Jahren. Einen Tag zuvor ist der hellische Komet an der Erde vorbeigezogen, wie zu seiner Geburt. Sam hatte immer vorhergesagt, dass der Komet ihn bei seinem nächsten Erscheinen wieder mitnehmen würde. Sams Leben war so eng mit der Geschichte Amerikas verknüpft, wie kaum das eines anderen amerikanischen Schriftstellers. Professor Michael Hochgeschwender hat auch eine Idee, weshalb. Ein Mensch des Jahres 1000, der in eine Kleinstadt des Jahres 1810 gekommen wäre, hätte sich nach, sagen wir mal, 5 Minuten Erstaunen relativ schnell zurechtgefunden. Weil so wirklich viel hatte sich nicht geändert. Das waren landwirtschaftlich strukturierte Gesellschaften. Derselbe Mensch des Jahres 1000, der in das Jahr 1880 gekommen wäre, hätte eine völlig andere Welt erlebt, wo alles viel schneller ging. Das ist eine der Zentralerfahrungen des 19. Jahrhunderts, Beschleunigung. Also aus der Welt der Ochsenkarren, der Segelschiffe, der Kanus, der kleinen Segelboote, wird eine Welt der Eisenbahn, der Dampfschiffe, wo man sich mit Geschwindigkeiten fortbewegt, die bis dahin völlig fremd waren. Die Technisierung der Umwelt, die Lichter, Gaslaternen, elektrisches Licht, die Nacht ist nicht mehr die Nacht. All das hat sich geändert und das fällt alles in die Lebenszeit von Mark Twain. Das heißt, das, was dieser staunende Mensch des Jahres 1000 an Erfahrungen gemacht hätte, hat Mark Twain in einem Leben gemacht. Vieles an Zerrissenheit im 19. Jahrhundert und an Konflikten ist nur verstehbar durch diesen raschen Wandel und durch die Beschleunigung der Umstände. Man hat einmal vom Zeitalter der Nervosität gesprochen. Das trifft auch zu. Die Menschen sind nervöser geworden. Es ging ihnen besser insgesamt, aber sie wurden auch nervöser. Und Mark Twain ist bis zu einem gewissen Grade Ausdruck dieses Wandels. Ein Habenichts im mittleren Westen ist Sam, ist Mark Twain gewesen. Ein barfüßiger Lausbub mit Strohhut, ein wissbegieriger Drucker und ein angesehener Lotse auf dem mächtigen Mississippi. Ein halbherziger Guerillakämpfer und ein glückloser Goldsucher. Ein Vortragsreisender, ein Journalist, ein Schriftsteller. Er hat Helden für die Ewigkeit geschaffen und die Menschen zum Lachen gebracht. Reichtum und Erfolg hat er gesucht. In allen Winkeln des großen Amerikas hat er gelebt und ist um die ganze Welt gereist. Er hat Präsidenten und Könige persönlich gekannt. Er war ein glücklicher und grundsolider Ehemann und Familienvater. Er hat gesucht, ist angekommen, hat alles verloren, ist wieder aufgestanden. Sein bewegtes Leben hat Sam in einer Autobiografie festgehalten. In einem Buch, in dem er versucht, sein eigenes Leben zu erklären. Dieses Buch wurde erst 100 Jahre nach seinem Tod veröffentlicht. So hatte es Sam selbst bestimmt. Denn beim Schreiben wollte der Schriftsteller Mark Twain, eigentlich nie ein Blatt vor den Mund nehmen. Mir schien, ich könnte so frank und frei und schamlos wie ein Liebesbrief sein, wenn ich wüsste, dass das, was ich schreibe, niemand zu Gesicht bekommt, bis ich tot und nichts ahnend und gleichgültig bin. Was für einen winzig kleinen Bruchteil des Lebens machen die Taten und Worte eines Menschen aus. Sein wirkliches Leben findet in seinem Kopf statt und ist niemandem bekannt, außer ihm. Auf Wiederhören bei Audible.